Es folgt ein Audiomitschnitt der Veranstaltung Protect Your Protest – Versammlungsfreiheit verteidigen vom 9. Juli 2024 in Berlin. Die Veranstaltung wurde organisiert von der Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand und dem Bündnis Grundrechte verteidigen. Gesprochen haben Philipp Krüger, Sprecher der Themenkoordinationsgruppe Polizei und Menschenrechte von Amnesty International Deutschland, Gabi, eine Angeklagte aus dem laufenden Verfahren, sowie Adrian Wedel, Verteidiger im Rondenberg-Prozess, Mitglied im Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein RAV und im Vorstand der Berliner Strafverteidigervereinigung. Im Juli 2017 wurden in Hamburg bei Protesten gegen den G20-Gipfel zahlreiche Menschen von der Polizei schwer verletzt und Hunderte eingesperrt. Seither folgte eine Vielzahl an Prozessen gegen Demonstrierende. Seit Januar dieses Jahres läuft unter anderem der sogenannte Rondenberg-Prozess. 86 Menschen wurden wegen schweren Landfriedensbruchs angeklagt. Vorgeworfen wird ihnen die Teilnahme an einer Versammlung im Zuge der Blockadeaktionen gegen den G20-Gipfel. Philipp Krüger stellt den neuen Amnesty-Bericht zur Versammlungsfreiheit in Deutschland vor und geht auf die aktuelle Entwicklung ein. Gabi gibt einen Überblick zur Geschichte des Landfriedensbruchs § 125. Adrian Wedel berichtet vom laufenden Verfahren und zeigt die politische und juristische Bedeutung auf. Wegen anfänglicher schlechter Tonqualität wurde diese Einleitung nachgesprochen. Vielen Dank. Erstmal auch von mir für die Einladung zu dem heutigen Termin. Das Datum hätte tatsächlich nicht passender gewählt werden können, denn heute ist, wie schon gesagt worden ist, der Bericht von Amnesty International zum Thema Versammlungsrecht in Europa erschienen. Es ist ein ziemlich dicker Bericht geworden von rund 203 Seiten, der sich mit der Lage des Versammlungsrechts als Menschenrecht in 21 europäischen Ländern befasst und eigentlich durch die Bank zu relativ besorgniserregenden Ergebnissen gekommen ist. In allen untersuchten Ländern ist unter verschiedenen Aspekten betrachtet das Versammlungsrecht zunehmend unter Druck geraten. Das betrifft gerade auch Deutschland. Es sind da verschiedene Probleme aufgetaucht in den unterschiedlichsten Bereichen, die das Versammlungsrecht betreffen. Es geht dabei um gesetzgeberische Maßnahmen, die das Versammlungsrecht zunehmend unter Druck setzen in Europa. Es geht dabei um Polizeigewalt und deren Straflosigkeit. Das in eigentlich allen untersuchten Ländern ist immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen durch Polizeibeamtinnen gekommen ist, die relativ häufig nicht adäquat verfolgt werden, beziehungsweise gar nicht verfolgt worden sind. Es geht auch um Aspekte wie die Stigmatisierung von Protest. Wir erleben das europaweit, aber eben auch in Deutschland, dass verschiedene Formen von Protests, auch gerade von bestimmten Gruppen, sehr stark durch Verantwortliche in der Polizei oder auch in der Politik stigmatisiert werden. Das betrifft namentlich Bewegungen wie die Klimaschutzbewegung, die dann mit Begriffen belegt werden, wie Terroristen, Anarchisten, Chaoten etc. Es betrifft aber auch Gruppen wie den Palästina-Solidaritätsprotest. Es betrifft Gruppen wie G20-Protest, der heute ja auch mit dem sich heute hier befasst. Das sind alles so Aspekte, die da auftreten. Beispielsweise auch in Frankreich über das Thema Distanzwaffen, wo es im Rahmen der Proteste gegen verschiedene politische Projekte in Frankreich zu ganz furchtbaren Verletzungen durch Gummigeschosse gekommen ist. Da haben Menschen reihenweise ihre Augen verloren, teilweise haben sie ihre Hände verloren. Das sind alles Dinge, die der Bericht untersucht hat. Sehr umfangreich, steht zum freien Download auf der Amnesty-Seite bereit, umfasst rund 203 Seiten. Es ist, wie gesagt, sehr umfangreich geworden. Und dort wird insgesamt ein relativ besorgniserregender Zustand des Versammlungsrechts in Deutschland, in Europa konstatiert. Amnesty beschäftigt sich nicht erst seit gestern mit diesem Thema. Im Rahmen von Polizeigewalt hat natürlich auch mal das Versammlungsrecht so ein Stück weit eine Rolle gespielt. Für Amnesty International im Jahr 2019 ein umfangreicher Bericht von uns erschienen zum Thema Polizeigewalt mit dem Namen Täter unbekannt. Auch dieser Bericht ist noch herunterladbar auf der Homepage von Amnesty International. Und bei dem auch so am Rande das Thema Versammlung eine Rolle gespielt hat. Weil natürlich auch im Rahmen von Versammlungen oder gerade bei Versammlungen, wie Polizeigewalt ein Thema ist, immer wieder ist es zu brutalen Übergriffen durch die Polizei gegenüber Demonstrationen gekommen, die auch zu erheblichen Verletzungen gekommen ist. wenn ich mal so denke, auch gerade am G20-Gipfel hat es ja auch eine ganze Reihe von auch dokumentierten Übergriffen gegeben. Es gibt bis heute keine Anklage gegen Polizeibeamtin, gegen dieser Taten. Das alles ist bis jetzt straflos geblieben. Und das ist natürlich aus rechtsstaatlicher Sicht ein erhebliches Problem, wenn solche Taten ungeahndet bleiben. Amnesty hat sich in diesem Rahmen auch verschiedene Forderungen auf die Agenda geschrieben und sie auch in den vergangenen Jahren teilweise mit Erfolg auch verfolgen können. Das betrifft namentlich die Kennzeichnungspflicht, die mittlerweile in vielen Bundesländern und auch jetzt demnächst bei der Bundespolizei umgesetzt wird und die natürlich ein erster Schritt hin ist zur Verfolgbarkeit von Straftaten. Denn es war bis jetzt regelmäßig so, dass Strafverfahren gegen Polizeibeamte daran gescheitert sind, dass die Identifizierbarkeit nicht gegeben ist. Die Polizeibeamten konnten sprich aus der Anonymität heraus handeln und konnten dann eben im strafrechtlichen Rahmen nicht mehr verfolgt werden. Es gibt darüber hinaus mittlerweile in vielen Bundesländern auch sogenannte unabhängige Untersuchungseinrichtungen, Polizeibeauftragte, die leider alle hinter den Erwartungen hinterherbleiben, die Amnesty an solche Einrichtungen hat, manche mehr, manche weniger. Aber aufgrund der Tätigkeit von Amnesty konnte so ein bisschen was in dem Bereich auch tatsächlich in den letzten Jahren verändert werden. Was sich so an Problemen vom Versammlungsrecht in Deutschland stellt, man muss sehen, dass sich da auf der legislativen Seite momentan schon noch viel bewegt hat. Es ist so, dass vor ein wenigen Jahren die gesetzgeberische Zuständigkeit für das Thema Versammlungsrecht gewechselt ist vom Bund auf die Länder. Und viele Bundesländer haben davon Gebrauch gemacht und haben eigene Versammlungsgesetze erlassen, die regelmäßig die Lage in Bezug auf Versammlungsrecht verschärft hat und dieses Recht immer stärker unter Druck setzt. Das sieht man beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, wo bestimmte Vorschriften auch gezielt darauf abzielen, offensichtlich Protestformen, die einem sozusagen besonderen, wie soll man sagen, Dorn im Auge sind, besser verfolgen zu können. Und das ist natürlich insgesamt ein starkes Problem, weil hier auch sehr viele verschiedene Akteure dabei sind, eine immer autoritärere Verfolgung von Versammlungen sicherzustellen. Dazu gehören auch die Polizeigewerkschaften, die regelmäßig daran beteiligt sind, eine immer schärfere Form von Versammlungsrecht zu fordern. Darüber hinaus gibt es auch Probleme wie die fehlende Rechtstreue bei der Polizei. Es ist regelmäßig so, dass die Polizei bei der Behandlung von Versammlungen gegen geltendes Recht verstößt. Diese Verstöße werden dann im Nachgang regelmäßig von den Betroffenen auch vor verwaltungsgerichtlich verfolgt mit den sogenannten Fortsetzungsfeststellungsklagen. Das Problem ist, dass diese Klagen, auch wenn sie erfolgreich sind, regelmäßig ohne Konsequenzen für die Polizei bleiben. Man sieht das gerade so bei Polizeikesseln. Wir haben mittlerweile die Situation, dass so seit ungefähr nicht ganz 50 Jahren diese Polizeikessel immer wieder für rechtswidrig befunden werden durch die Gerichte. Und als sich die Polizei und auch immer wieder Vorgaben gemacht werden durch die Gerichte, dass die Polizei bestimmte Dinge beachten muss, wenn sie solche Kessel anlegt, die grundsätzlich zulässig sind. Die Polizei aber regelmäßig diese Vorgaben eben auch in den Wind schießt, was sich eben auch als erhebliches Problem darstellt. Man sieht das auch in anderen Bereichen, wie den sogenannten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten. Das sind Einheiten der Polizei, die speziell darauf trainiert sind, auch Versammlungen, nicht nur, aber auch Versammlungen behandeln. Diese Einheiten trainieren sehr viel, das sind besonders ausgewählte Polizeibeamte. Und das Problem ist häufig, dass diese Beamten auch relativ wenig zu tun haben. Es gibt immer weniger adäquate Einsatzsituationen für solche Einheiten. Da herrscht mitunter eine starke Langeweile. Und das Problem ist, dass die auch schon auch so einen Druck haben, so zu zeigen, was sie können. Die wollen das auf solchen Versammlungen zeigen. Und wenn sie das tun, dann geht es in der Regel mit großer Brutalität zu. Wir sehen das beispielsweise auch an dem Rondenparkverfahren. Es gibt ja dafür Videoaufnahmen, die auch ins Netz gelangt sind von Panorama, ein Polizeivideo, beziehungsweise zwei sind es genau genommen, die eben auch zeigen, dass die Beweisungs- und Festnahmeeinheit der Bundespolizei dort mit großer Brutalität vorgeht. Sie haben wie ich bereits schon sagte, auch diese Problematik mit der starken öffentlichen Stigmatisierung durch die durch Verantwortliche, sowohl durch die Polizeigewerkschaften wie auch durch bestimmte Politiker, teilweise auch durch die Presse. Man gibt sich da so ein bisschen die Klinke in die Hand. Wird der Protest in Deutschland sehr stark stigmatisiert? Das betrifft dann eben gerade Gruppen, wie ich sie eben schon genannt habe. Das nennen sicherlich auch noch andere spezifische linke Gruppierungen, wenn das Protest ist, gegen G20 beispielsweise oder auch Stuttgart 21. Auch dort wird regelmäßig sehr stark verbal gegen diese Versammlungen ausgeteilt, um sie im Vorfeld zu stigmatisieren und möglicherweise auch so ein Stück weit als Vorbereitung ein entsprechendes Einschreiten gegen solche Proteste dann eben auch besser rechtfertigen zu können, wenn es dann geknallt hat. Insgesamt muss man sehen, dass sich, wie ich dargelegt habe, klar machen, dass die Probleme, die sich im Bereich des Versammlungsrechts aus menschenrechtlicher Sicht ergeben, für Deutschland sehr vielfältig sind und sich auf verschiedenen Ebenen befinden, so auf polizeilicher Ebene, auf politischer Ebene, sicherlich auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und es ist natürlich aus menschenrechtlicher Sicht, besonders aus Sicht von Amnesty International, wünschenswert, dass diesen Problemen adäquat begegnet wird. Ja. Super, ich habe noch eine Sache vergessen eben, und zwar, wenn ihr Verständnisfragen habt, könnt ihr die gerne sofort stellen, und nachher gibt es natürlich eine Diskussion, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, aber ihr wisst, wie das ist auf so einem Podium. Genau. Ja, ich würde noch mal kurz was zur Entwicklung vom 125er, also dem Landfriedensbruch, Paragraphen sagen, bevor Adrian dann sagt, was heute los ist und das dann nochmal einordnet, was da gerade passiert. Landfriedensbruch ist ja grundsätzlich der einfache. Da geht es darum, dass die sogenannte öffentliche Sicherheit gefährdet ist, weil man sich an Gewalttätigkeiten gegen Sachen oder Menschen oder an entsprechenden Bedrohungen beteiligt hat. Beim schweren Fall geht es dann darum, dass das Ganze mit einer Waffe oder einem ähnlichen Werkzeug, was entsprechend genutzt werden konnte, durchgeführt wurde oder irgendwie bedeutender Schaden an fremden Sachen angerichtet oder geplündert wurde. Also so viel zu den Paragraphen. Die werden als Gummiparagraphen kritisiert, weil sie eine sehr flexible Grundlage bieten, Verfahren zunächst erstmal einzuleiten und vielleicht zum Beispiel zufällige Erkenntnisse zu gewinnen, also so wie auch andere Paragraphen ja dafür bekannt sind. Weil sie relativ vage sind in ihren Formulierungen, beispielsweise die öffentliche Sicherheit. Also das soll irgendwie die Rechtssicherheit der Bevölkerung umfasst werden. Das ist relativ unklar, was das genau ist. Genauso wie Bedrohung, also wann ist wer, wie, warum fühlt sich bedroht. Genauso gab es auch Bedeutungswandel in Begriffen wie Gewalt oder Bedrohung. Und ebenso unklar ist, oder vage ist, sind so Begriffe wie Täter oder Teilnehmer, also wann hat man tatsächlich was gemacht oder nicht. Das also wird, glaube ich, Adrian noch mal ein bisschen ausführlicher sagen. Da geht es zum Beispiel bei uns eben jetzt darum, dass uns selber gar keine persönlichen, also uns gar keine Straftaten vorgeworfen werden. Also das heißt nicht, du hast das und das getan, sondern es geht sehr viel darum, was haben wir vielleicht gewusst oder gewollt oder hätten subjektiv irgendwie wahrnehmen können. Das sind sehr merkwürdige Formulierungen, die da teilweise passieren. Genau, und das ist halt so das Besondere daran, weil das eben die Einschränkung von einem Versammlungsrecht bedeutet, weil es letztendlich alle Beweise, die sie haben, sind die bloße Anwesenheit von uns auf der Demonstration. Beziehungsweise nicht mal das, also teilweise haben sie eigentlich nur die Festnahme und können nicht mal nachweisen, dass wir vorher auf der Demonstration waren. Genau. Und das ist so ein bisschen was Besonderes. Also deswegen jetzt kurz zur Entwicklung. Also der Paragraph, so wie wir ihn heute haben, geht aufs Reichsstrafgesetzbuch der Kaiserzeit zurück. Wurde er 1872 festgeschrieben, also ein Jahr nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs. So wie ziemlich viele Paragraphen heute, wie auch der 218er zum Schwangerschaftsabbruch immer noch so ein Relikt aus der damaligen Zeit ist. Und er ist halt tatsächlich auch in der Fassung, so wie ich ihn eben erklärt hatte, sehr ähnlich in dem Reichsstrafgesetzbuch zu finden, mit einer ähnlichen Wortwahl, hat auch immer noch die gleiche Nummer, also war damals auch schon 125. Begrifflich findet man das Ganze, den Landfrieden, auch schon im Mittelalter, da war das aber noch ein bisschen was anderes, da ging es darum, dass irgendwie so kleine Fürstentümer und Adlige sich, gab es das Federrecht, sich bekriegen durften, wenn es irgendwie Auseinandersetzungen gab, also durch direkte Gewalt. Und das sollte dann eingedämmt werden. Also einerseits hatten sehr früh schon die Bauern Interesse daran, die darunter gelitten haben, und später haben dann aber auch die Reichsfürsten Interesse dran bekommen, weil sie das gestört hat, dass die kleinen Adligen sich bekriegen, und sie brauchten vor allem irgendwann eine Einheit im Reich, um den Kreuzzug gegen das Osmanische Reich durchzuführen, und da hat es dann auch geklappt, da wurde dann der ewige Landfrieden besiegelt. Also da war das dann, wurde das eben verboten, dieses Federrecht, dass man das einfach direkt und bestimmte Sachen direkt untereinander austragen kann per Gewalt. Genau, das so viel zum Begriff, und in der heutigen Form, also es war noch ein Ticken was anderes, in der heutigen Form, in dieser Landfriedensbruch, wie er dann in der Kaiserzeit war, war ja dann halt von jeher Mitte gegen unliebsame Proteste vorzugehen, ganz besonders halt immer gegen linke Proteste. Da findet man, wenn man ein bisschen mehr recherchiert, relativ viele Beispiele. Also zum Beispiel in der Kaiserzeit gab es 1910 Proteste in Moabit von Kohlearbeiterinnen. Die hatten 14-Stunden-Tage und wollten von ihrem Lohn leben können. Die wurden dann blutig geschlagen und wurden, also die dann auch gelebt haben, alle mit einem Landfriedensbruchparagrafen überzogen. Das ist so ein Beispiel, das hat sich dann auch noch in Wedding ausgebreitet. Findet man auch noch mehr. In der Weimarer Republik war es auch gang und gäbe. Da wurden zum Beispiel gegen hunderte Arbeiterinnen Anklage erhoben im Februar 1919 nach dem sogenannten Spartakusaufstand. Also denen wurde Aufruhrbildung, bewaffneter Haufen und eben auch Landfriedensbruch vorgeworfen, die ja mit, genau. Dann gab es im März 1920 diesen konterrevolutionären Putsch von Reichswehrangehörigen, Freikorps und Mitgliedern der Deutschen Nationalen Volkspartei, wo sich unter anderem mit dem größten Generalstreik der deutschen Geschichte entgegengestellt wurde. Also dieser Putsch war ja von halt so Generälen wie Kapp, Lüttwitz und Ludendorff geleitet. Wurde dann auch verhindert und somit ja auch die faschistische Militärdiktatur, aber die Arbeiterinnen haben dann am Ende, also auch wieder die überlebt haben, sehr viele auch im Landfriedensbruchparagrafen an der Backe gehabt. Und da gibt es noch mehr, also da gab es ja noch Oberbadischer Aufstand 1923, da findet man dann eigentlich recht viel. Genau. Und in der BRD wurde dann 1953 das Strafgesetzbuch eingeführt und da wurde dieser Landfriedensbruchparagraf ebenso übernommen aus der Kaiserzeit. Und wurde sehr viel auch auf Demos und Versammlungen angewendet. Und da war es eben so, dass wenn man an einer Demo teilgenommen hat und bei der es zu strafbaren Handlungen kam und man sich dann nach dreimaliger Aufforderung der Polizei nicht entfernt hat, wegen Landfriedensbruch verurteilt werden konnte, ohne dass man eben individuellen Straftatnachweis hatte oder einem was vorgeworfen wurde. Da wurde dann eben irgendwann festgestellt, das steht so ein bisschen im Widerspruch zur Versammlungsfreiheit, zum Demorecht und der Meinungsfreiheit mit einer Demokratie. Und da gab es dann 1970 eine große Strafrechtsnovellierung. Da wurde unter anderem auch der Widerstandsparagraf enger gefasst, der ja auch vor G20 wieder, enger gefasst im Sinne für die Demonstrierenden besser gemacht. Und vor G20 wurde der ja dann auch wieder verschärft. Und beim Landfriedensbruchparagrafen wurde dahingehend geändert, dass es hieß, man kann diese Anklage nur bekommen, wenn tatsächlich nachgewiesen wird und vorgeworfen wird, dass man selbst aktiv Gewalt ausgeübt haben muss, weil sonst halt die Versammlungsfreiheit nicht gewährt ist. Das wurde durch den Druck, die Proteste auf der Straße in den 60er Jahren erreicht. Das ist nicht von ungefähr gekommen. Und die Folge war, dass über 6.000 Personen amnestiert waren. Diese Regelung, dass man also selber was gemacht haben muss, wurde 1985 nochmal bestätigt mit dem sogenannten Proktorff-Urteil. Da ging es um bei 81 gab es eine Großdemonstration gegen ein Kernkraftwerk, die zunächst verboten wurde, mit der Begründung, dass unfriedliche Aktionen zu erwarten sind. Da hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot dann aber aufgehoben mit dem Verweis, dass die Versammlungsfreiheit halt so grundlegend ist, dass sie auch dann gewährt bleiben muss, wenn mit Ausschreitung Einzelner oder einer Minderheit zu rechnen ist. Genau, diese Liberalisierung des Landfriedensparagraphen wurde, also auf Demonstrationen wurde dann von Anfang an von konservativer Seite, besonders CDU, hat sich da hervorgetan, immer versucht wieder zurückzudrehen und wieder in der alten Fassung wiederherzustellen, und gewisse Verschärfungen sind dann halt auch geglückt. Das ist also seit den 70ern, wird der so peu à peu immer wieder enger gefasst. Also da war beispielsweise 1978 wurde das Waffenverbot auf Gegenstände ausgedehnt, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder Beschädigung von Sachen geeignet sind. 85 hat dann der Bundestag Vermummung und Schutzbewaffnung im Versammlungsgesetz verboten. Das waren dann also Helms und Schals dann erstmals eine Ordnungswidrigkeit. Das war vorher gar nicht der Fall. Und 89 wurde dann Vermummung und Schutzbewaffnung generell, also auf Demos generell, zu einer Straftat hochgestuft. Das war vorher gar keine. Na, und dann gab es 2017 nochmal ein recht bedeutendes Urteil vom Bundesgerichtshof. Da ging es um eine Auseinandersetzung nach einem Fußballspiel zwischen Hooligans. Und da hat der BGH gesagt, also die bloße Anwesenheit reicht für eine Verurteilung von einem Landfriedensbruch nicht aus. Allerdings kann man bei unpolitischen, als unpolitisch eingestuften Gruppen sich strafbar machen, sofern man irgendwie zur Straftat beigetragen hat, beispielsweise durch ostentatives Mitmarschieren, weil man dann psychische Beihilfe geleistet hat. Genau. Also seither ist auch diese psychische Beihilfe immer wieder so, spielt eine sehr große Rolle. Der BGH hat aber damals dann explizit gesagt, das darf so nicht auf Demonstrationen angewendet werden, weil sonst halt ja das Grundrecht auf Versammlung verletzt wird. Das wird nun aber gemacht oder wird versucht zu machen, und zwar ein Stück weit halt wird es immer wieder versucht, über die Judikative jetzt zu beschränken. Also man hat es eben nicht per Gesetz im Bundestag geschafft zu ändern, sondern versucht es jetzt über Urteile, irgendwelche Präzedenzfälle zu schaffen. Und ein Stück weit wurde es, also würde ich sagen, wenn Sie mir sonst widersprechen, schon im Elbchaussee-Urteil, also auch G20-Urteil verschärft. Da hieß es, das hat der BGH gesagt, dass Landfriedensbruch bereits durch eine Beteiligung im sogenannten Schwarzen Block besteht. Und sagte, dass täterschaftliches Bedrohen eben schon dann der Fall ist, wenn man sich auf einer Demo uniformiert, also irgendwie uniformiert heißt irgendwie eine ähnliche Kleidungswahl, oder vermummt in den sogenannten Schwarzen Block eingliedert und dabei das Ziel verfolgt, gemeinsam Militanz zu demonstrieren. Und dann sagen sie halt, dass man dadurch nicht nur unterstützt, sondern selbst Teil der bedrohlichen Wirkung ist, sprich durch also einheitliche Kleidung. Im Schwarzen Block. Also da wurde noch nicht von Demonstration gesprochen, aber vom Schwarzen Block. Genau. So was Ähnliches wurde jetzt kürzlich nochmal bestätigt. Gab es nochmal ein Urteil gegen Jugendliche beim G20, wo es auch gesagt wurde, Mitlaufen im Schwarzen Block ist schon eine strafbare Beihilfehandlung. Ja, vielleicht so viel, sprich, was man damit sagen wollen, also abgesehen von der Einordnung, um zu erklären, was jetzt los ist, wollten wir halt damit auch irgendwie darstellen, das ist halt ein politisch motivierter Paragraph seit jeher gewesen, also auch ein politisch motiviertes Verfahren, und genauso versuchen wir es halt entsprechend irgendwie auch zu begegnen. Genau. Ja, vielen Dank, dass ich auch heute hier sein darf, kurz was dazu beitragen darf. Ich würde mal ganz kurz damit starten, wie wir überhaupt in dieses Verfahren reingegangen sind, bevor ich dazu komme, in welchem Stand wir jetzt sind. Und muss dazu sagen, also wir haben ja mehr Angeklagte als die beiden, die jetzt im aktuellen Prozess sind. Es gibt noch einige, die auf ihren Prozess tatsächlich warten, bei denen seit Jahren nichts passiert. Bei allen ist es ein und dasselbe, dass die Staatsanwaltschaft nämlich in den Prozess reingegangen ist, eine Anklageschrift formuliert hat und dort ein Szenario geschildert hat, kurz zusammengefasst, dass die Staatsanwaltschaft meint, ja, die Personen hätten sich alle zusammengetan, wären von Anfang an bewaffnet, aggressiv, quasi in dem Camp im Volkspark damals in Hamburg gestartet, hätten von Anfang an, von Beginn an irgendwie Werbetafeln zerstört, auf Autos eingeschlagen, Graffitis gesprüht, Steine geworfen, Bushaltestellen entglast, etc. pp. Wären dann quasi so die eine Straße, um die es geht, das ist die Schnackenburgallee, langgelaufen, wären auf eine Polizeieinheit getroffen, hätten die massiv mit Steinen und Pyrotechnik und Flaschen beworfen, wären dann in den Rondenpark eingebogen und dann wäre es zu der Situation gekommen, die wir quasi, oder die meisten dann damals aus dem Fernsehen gesehen haben, nämlich diesem äußerst brutalen Polizeieinsatz der Bundespolizei, die dort auf die Demo angelaufen ist, von ohne jegliche Durchsagen auf die Demo eingeprügelt hat und dabei mehrere Verletzte, teilweise mit schwereren Verletzungen, verursacht hat. Das ist quasi die Sicht und der Staatsanwaltschaft gewesen und der Start in dieses Verfahren. Das ist die Erzählung gewesen, mit dem dieses Verfahren begonnen hat. Und kurz zusammengefasst, der Stand jetzt ist dann doch ein ganz, ganz anderer. Jetzt, wo wir einige Monate jetzt schon verhandeln, wir verhandeln seit Januar, also inzwischen schon fast ein halbes Jahr, hat sich dann doch herausgestellt, die Gruppe ist jetzt erstmal losgelaufen morgens, größtenteils in Schwarz gekleidet, gleichzeitig losgelaufen sind Gruppen in Grün gekleidet, in Blau gekleidet, alle kamen vom Camp im Volkspark, was am Ende auch ja ein Camp ist, was unter die Versammlungsfreiheit fällt, und die Gruppe ist erstmal gelaufen und es ist erstmal nichts passiert, sondern die Gruppe ist gelaufen, es gab Transparente, es gab Sprechchöre, es war schlicht und einfach eine Versammlung. Und die Versammlung ist, ich glaube, korrigiert mich, über eine halbe Stunde gelaufen, ohne dass irgendwie was tatsächlich passiert wäre. Es hat keine Zeugen gegeben, die irgendwas berichten konnten, was vorher passiert ist, sondern das Einzige, was sich jetzt in der Verhandlung so ein bisschen bestätigt hat von diesen Vorwürfen, ist, dass drei Bauzäune auf eine Straße gezogen wurden und eventuell noch ein Müllcontainer auf eine Straße gezogen wurde. Der ganze Rest, den die Staatsanwaltschaft da so den Angeklagten vorgeworfen hat, hat sich schlicht und einfach in der Verhandlung nicht bestätigt. Das hat schlicht und einfach kein Zeuge in der Verhandlung aussagen können. Das hat sich in den Videos nicht gezeigt. Diese ganze Darstellung hat es nicht gegeben. Auch der Steinwurf, auf den sich die Staatsanwaltschaft immer wieder gestürzt hat, dieser massive Bewurf einer Polizeieinheit, hat sich jetzt am Ende in der Verhandlung herausgestellt, wurde am Ende nur von einem Polizisten geschildert. Die Polizisten, die mit ihm im selben Fahrzeug saßen, haben gesagt, den hat es nicht gegeben. Sie sind dorthin gefahren, haben gesehen, die Versammlung biegt in den Rondenpark ein, da waren sie noch 200 Meter entfernt und dann sind sie hinterhergefahren. Das ist quasi die ganze Schilderung, die die anderen Beamten im selben Fahrzeug in der Verhandlung wiedergegeben haben. Das heißt, wir haben im Moment tatsächlich eigentlich den Stand, es hat schlicht und einfach eine Versammlung gegeben, bei der viele Personen in Schwarz gekleidet waren, die eine gewisse Zeit gelaufen ist und dann irgendwann im Rondenpark angekommen ist, wo sie durch die Bundespolizei ohne vorherige Durchsage, ohne irgendeine Ansage auseinandergeprügelt wurde. Jetzt könnte man denken, das ist ja eigentlich eine sehr schöne Ausgangslage und man könnte sich als Verteidigung oder auch als Angeklagte sehr darüber freuen. Können wir auch teilweise, aber leider hat sich das Verfahren damit nicht erledigt. Und leider sind wir jetzt in einer Situation, dass hat das Gericht auch in der Verhandlung nochmal so zum Ausdruck gebracht, dass das Gericht doch tatsächlich darüber nachdenkt, die Angeklagten trotzdem zu verurteilen. Und das in vollem Bewusstsein, dass es sich um eine Versammlung gehandelt hat. Weil das Gericht hat selbst in der Verhandlung schon gesagt, ja, sie gehen jetzt nach der Beweisaufnahme davon aus, das war eine friedliche Versammlung, an der man, die war von Artikel 8 geschützt, an der durfte man teilnehmen. Und trotzdem kommt für sie eine Verurteilung wegen Landfriedensbruchs in Betracht. Und der Grund, warum das in Betracht kommt, das ist jetzt so ein bisschen in dem Historischen schon dargestellt worden, ist, dass eben durch die Rechtsprechung immer mehr versucht wird, tatsächlich eigentlich alltägliche, normale Verhaltensweisen zu kriminalisieren im Rahmen dieses Landfriedensbruchs. Das ist eben schon durch diese Figur psychische Beihilfe ein bisschen geschehen, indem man dann eben gesagt hat, bei den Fußball-Hooligans, die sowieso im Strafrecht eine beliebte Gruppe sind, um Verschärfungen durchzubringen, naja, es reicht schon aus, wenn man mitläuft und dadurch andere quasi psychisch unterstützt, irgendwie in eine Prügelei reinzurennen, dann ist auch egal, wenn man 100 Meter vor der Prügelei sagt, das wird mir jetzt zu viel, ich gehe jetzt weg, das hat man sich trotzdem strafbar gemacht. Da hat eben 2017 der BGH noch gesagt, ja, da muss man aber ganz genau gucken, bei einer Versammlung ist das was anderes. Bei einer Versammlung, da gehen erstmal alle hin und wollen friedlich demonstrieren. Das sind ja, ganz normale bürgerliche Leute und so weiter und so fort. Deswegen ist diese Rechtsprechung der psychischen Beihilfe nicht anwendbar. Jetzt hat der BGH selbst schon in dem Elbschussi-Verfahren das eben ein bisschen strenger formuliert und hat in dem Elbschussi-Verfahren gesagt, naja, auch die Leute, die dort, denen man überhaupt nichts nachweisen konnte, außer dass sie dort waren, auch die sind Täter eines Landfriedensbruchs. Und zwar allein deswegen, weil sie da waren. Und deswegen, weil sie schwarze Kleidung dabei hatten. Und durch die schwarze Kleidung hätten sie zum Ausdruck gebracht, dass sie von Anfang an vorgehabt hätten, entweder selbst Gewalttätigkeiten zu begehen oder anderen dabei zu helfen, indem sie sich schwarz kleiden. Und das ist natürlich so ein bisschen das Ergebnis gewesen, dass das Elbschussi-Verfahren so das große politische, öffentlichkeitswirksame Verfahren nach G20 war, wo auch die Justiz sich ein bisschen herausgefordert gefühlt hat, dass dabei was bei rauskommen muss, dass die Leute auch tatsächlich am Ende bestraft werden müssen. Und so eine ähnliche Situation haben wir jetzt, nur tatsächlich in der Konsequenz noch einen Ticken schärfer. Weil in der Konsequenz, wenn das jetzt in unserem Verfahren quasi eine Verurteilung gäbe, hat man ja im Vergleich zum Elbschussi-Verfahren nicht mal die Situation, dass es irgendwie tatsächlich Gewalttätigkeiten in einer außergewöhnlicheren Form gegeben hätte. Also wir haben jetzt keine Straßen, in denen mehrere Autos gebrannt haben. Wir haben keine Linienbusse, in denen irgendwie Leute festsaßen, die sich bedroht gefühlt haben. Wir haben schlicht und einfach eine Demonstration, aus der Bauzäune mal auf die Straße gezogen wurden, aber bei der schlicht und einfach niemandem etwas passiert ist. Und in der Situation denkt das Gericht jetzt trotzdem darüber nach, zu sagen, naja, es reicht uns trotzdem aus, dass die Personen sich schwarz gekleidet haben, dass sie einheitlich gekleidet waren und dass sie dadurch nach außen hin bedrohlich gewirkt haben. Und stützen das Ganze quasi tatsächlich darauf, dass sie sagen, naja, alleine diese einheitliche Kleidung, alleine die Kleidungsfarbe schwarz hat schon so eine öffentliche Wirkung auf die Personen, die das von außen betrachten, dass die sich bedroht fühlen. Und alleine dadurch verwirklicht man schon den Landfriedensbruch und macht sich strafbar. Das hat natürlich schon in diesem Verfahren eine große Konsequenz für eine Versammlungsfreiheit. Weil was die Kammer ja gleichzeitig sagt, ist, die Versammlung ist grundsätzlich eine friedliche Versammlung gewesen. Sie steht unter dem Schutz von Artikel 8. Niemand wäre verpflichtet gewesen zu gehen, verfassungsrechtlich oder verwaltungsrechtlich. Und trotzdem wollen sie sagen, wir bestrafen trotzdem diejenigen, die nicht gegangen sind. Und was es dann effektiv natürlich auch bedeutet, dieses Verfahren, wenn es dieses Urteil gibt, wird ein Präzedenzfall sein, um einerseits grundsätzlich die Form Demonstrationen in Form eines schwarzen Blocks zu machen, kriminalisieren zu können. Wenn sich durchsetzen sollte, alleine eine Versammlung in Schwarz durchzuführen, ist schon eine Straftat, ist schon ein Landfriedensbruch aufgrund der Wirkung nach außen, ist das natürlich ein willkommene Grundlage für eine Polizei, grundsätzlich bei jeder Versammlung, bei der viele Leute schwarz gekleidet sind, von Beginn an zu sagen, hier liegt eine Straftat vor, wir stellen jetzt hier die Identität der Personen fest und wir lösen diese Versammlung auf. Ich zum Beispiel in meiner heutigen Kleidung, die eigentlich meine Alltagskleidung ist, wenn ich mir jetzt noch einen Fischerhut aussetze oder eine Basecap und auf die nächste Demo gehen würde, würde mich dann nach der Sicht höchstwahrscheinlich strafbar machen. Und das Ganze wird nicht auf schwarz beschränkt bleiben. Das es zeigt die Geschichte leider auch. Einschränkungen oder beziehungsweise Kriminalisierungen, die durch die Justiz vorgenommen werden, die bleiben nie bei ihrem Ausgangspunkt. Die mögen zwar jetzt sagen, ja, das ist eine Besonderheit, der schwarze Block, das ist irgendwie gefährlich, das sieht bedrohlich aus, aber ich halte es persönlich für sehr wahrscheinlich, dass es dabei nicht bleiben würde, sondern dass im nächsten Moment gesagt wird, in 2 Jahren oder so, und dann gibt es die nächste Aktion von Ende Gelände oder wem auch immer, und dann tauchen alle in weißen Maleranzügen auf und dann sagen sie, naja, das ist irgendwie auch bedrohlich, wenn alle in weißen Maleranzügen auftauchen. Das sieht ja auch irgendwie für andere Leute komisch aus und erzeugt Angstgefühle. Oder wenn alle in Blau auftauchen und alle in Grün, es wird bei Schwarz nicht bleiben, wenn sich das durchsetzen sollte. Und eine andere Problematik, die damit auch verbunden ist, ist, wir wissen aus Erfahrung, quasi in jeder Versammlung finden sich inzwischen Zivilkräfte der Polizei, V-Personen des Verfassungsschutzes, irgendjemand, der in staatlichem Auftrag nicht erkennbar als staatliche Person handelt. Was ist denn nun, wenn die Personen dazu beitragen, dass die Versammlung so aussieht? Was ist denn nun, wenn die Personen sich auch da hinten in Schwarz reinbegeben, sich vermummen, meinetwegen dann auch noch hingehen und irgendwie einen Stein auf eine Bushaltestelle werfen? Die schaffen die Grundlage dafür, dass alle anderen Personen am Ende ein Strafverfahren am Hals haben, auch wenn alle anderen Personen nichts getan haben. Und das ist tatsächlich die große Gefahr, die ich in diesem Verfahren sehe, gerade weil sich jetzt die Beweisaufnahme so herausgestellt hat, dass effektiv eigentlich zu einer alltäglichen Demo bis auf den brutalen Polizeieinsatz am Ende nichts Besonderes passiert ist. Eine Verurteilung würde schlicht und einfach bedeuten, man ist in Zukunft unsicher, auf welche Versammlung man überhaupt noch gehen sollte, weil man sich nicht sicher sein kann, ob man nicht einfach nur, weil man zu der Versammlung gegangen ist, am Ende ein Strafverfahren am Hals hat. Und das wird dazu führen, dass Leute sich dreimal überlegen, ob sie überhaupt noch zur Versammlung gehen. So, super, danke euch allen. Ihr habt ja jetzt die ganze Zeit zugehört und manche, habe ich gesehen, haben auch mitgeschrieben. Gibt es von euch erstmal so Verständnisfragen oder auch schon Diskussionsfragen oder Beiträge? Danke für den Beitrag. Ihr habt erwähnt mehr juristische oder gesetzliche Dimension. Meine Frage geht um generell Richtung politische Dimension. In 2017 war ich noch nicht in Deutschland, nur mit Schengen-Visum und so weiter. Und ich kannte auch kein Deutsch damals. Und ich habe die Leute gefragt, was diese Bürgermeister und so weiter gesagt haben und so weiter. Und ich habe gelernt, dass er war ziemlich staatstreu quasi, Olaf Scholz. Und dann, ja, es war für mich ein, wenn ich jetzt denke, das ist ein bisschen Vertrauenstest für BRD und den Staat, ne, vom Rathaus bis Kanzlerei, eine Erfolgsgeschichte und so weiter. Und für euch, die Politik spielt auch eine Rolle in diesem Prozess. Also grundsätzlich spielt für uns die Politik natürlich eine Rolle in dem Prozess. Weil es diesen Prozess nur aufgrund der Politik gibt. Also wenn es diese massiven Kampfansagen der Politik vor dem G20-Gipfel nicht gegeben hätte, in denen schon davon geredet wird, da kommen irgendwie Zehntausende Gewalttäter nach Hamburg und hier findet quasi ein Bürgerkrieg innerhalb von Deutschland statt, dann hätte es wahrscheinlich auch eine Vielzahl der Verfahren später nicht gegeben. Und wenn es diesen brutalen Polizeieinsatz in Rottenburg nicht gegeben hätte und nicht so viele Verletzte, dann hätte es dieses Verfahren höchstwahrscheinlich auch nicht gegeben. Dieses Verfahren hat es aber gegeben, weil die Polizei relativ schnell gemerkt hat, dass sie sich für diese Versammlungsauflösung, wenn man es euphemistisch ausdrücken will, rechtfertigen muss. Und weil die Politik sich auch extrem schnell dahinter gestellt hat und extrem schnell das Handeln der Polizei verteidigt hat, gerechtfertigt hat, von gewalttätigen Demonstrantinnen gesprochen hat, beziehungsweise Demonstrantinnen, das Wort haben sie natürlich nie in den Mund genommen, weil das waren sie nicht in ihrer Sicht. Und von daher haben wir das auch von Anfang an im Verfahren auch kritisiert, am ersten Verhandlungstag auch deutlich gemacht, dass das Verfahren am Ende ein politisches Verfahren ist und dass maßgeblich auch die damalige Hamburger Regierung unter Olaf Scholz dazu beigetragen hat, dass es das überhaupt gibt. Gibt es noch weitere Fragen? Ah, okay. Ja, vielen Dank erstmal. Ich wollte fragen, ob ihr so ein bisschen vielleicht noch erzählen könntet, wieso dieser ganze Prozess in der Öffentlichkeit rezipiert wird und letztendlich auch, wie eure Arbeit da konkret auch aussieht, wenn ihr versucht, sozusagen die Öffentlichkeit für euer Anliegen zu gewinnen, weil ich meine, hier sind jetzt irgendwie eher Leute, die alle so der Szene irgendwie zuzuordnen sind und für uns macht das alles wahnsinnig viel Sinn. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich das meiner Mutter erklären soll, die nicht irgendwie politisch, sondern eher so dem konservativen Spektrum zuzuordnen ist, wäre ich ein bisschen ratlos. Habt ihr da so gute Motive, wo ihr sagt, mit denen lässt sich auch, sage ich mal, eher bürgerlich-konservativen Menschen gegenüber mitarbeiten? Danke. Ja, ich meine, genau, also einerseits ist es natürlich ein Problem, also diese Analyse, warum hat das jetzt so wenig Aufmerksamkeit immer, ne, liegt so lange zurück und so, aber trotzdem, ich denke, manchmal ist eine Frage, dass es so, oder ein Problem, dass es so isoliert ist und wir es vielleicht schaffen, zu wenig mit anderen Sachen zu verknüpfen, aber jetzt zu deiner Frage mit den Bürgerlichen, also irgendwie denke ich, so ist es nicht klar, dass es irgendwie völlig absurd ist, zu sagen, die ganze Gruppe kann bestraft werden, wenn da irgendwie eine strafbare Handlung geschieht und auch das ist ja irgendwie veränderbar, was sind strafbare Handlungen und so. Ich sage da mal was zu, weil ich ja auch die Soli-Arbeit mitmache und viel Pressearbeit auch mache und ich glaube, die Pressearbeit innerhalb von Hamburg läuft ganz gut, weil wir so ganz viele so solidarische Journalistinnen haben, die auch immer wieder im Prozess sind und die das auch verstehen. Und mein Eindruck ist eigentlich, dass es vor allem in der radikalen Linken dieses Thema so gar keinen Anklang findet. Und wenn ich aber jetzt meiner Mutter zum Beispiel erzähle, das heißt halt, dass in Zukunft du bist auf einer Demo, jemand anders wirft einen Stein, du kannst dafür belangt werden sozusagen. Das ist total einfach nachvollziehbar, dass das ein riesiges Problem ist sozusagen, finde ich. Und wo mir aber auch manchmal ein bisschen die Worte fehlen, ist sozusagen, also ich glaube, ich finde es schon schwierig, dass, und nehmen da auch gerne Tipps oder wir nehmen gerne Tipps an, wie wir das besser machen können, weil es ist schon schwierig, die Dimension sozusagen dieses Prozesses zu transportieren, auch in, schon sozusagen in die eigene Szene rein, weil Leute so denken, naja, das ist halt wie zum Beispiel ein Prozess wegen Vermummung. Leute haben sich halt vermummt, dann sind sie halt einzeln betroffen und so. Das ist aber gar nicht das, und das geht auch nochmal in die Richtung von dem, was die Person vorhin gesagt hat, das ist gar nicht das, worum es in dem Verfahren geht. In dem Verfahren geht es überhaupt nie um die Angeklagten. Es geht auch nicht darum, das hat die Richterin ja auch schon am ersten Prozesstag gesagt, dass es da irgendwelche großartigen Strafen geben wird oder sonst etwas. Die Richterin möchte überprüfen, das ist ein politisches Verfahren, die Richterin möchte überprüfen, ob das möglich ist, Leute aufgrund von ihrer Kleidung zu verurteilen. Und sie hat dabei, also die ist selber in der SPD gewesen, bevor sie, oder ich weiß nicht, ob sie immer noch in der SPD ist, ob man das als Richterin kann, aber die ist für die SPD aufgetreten und so. Deswegen natürlich, aus meiner Sicht, gibt es da ein politisches Interesse, weil Olaf Scholz zu dieser Zeit Bundeskanzler war und sie hat ein politisches Interesse, das zu überprüfen und sie hat auch einen politischen Druck auf sich in diesem Verfahren, wo es einfach 86 Angeklagte gibt, bei diesem Desaster, was der G20-Gipfel war, Urteile zu erzeugen. Sie kann gar nicht, also aus meiner Sicht kann sie vielleicht auch gar nicht anders, weil sie Teil davon ist. Das ist die Stelle, wo ich total gerne was zu eurer Strategie wissen würde, weil ich muss sagen, ich war schon, also der juristischen auch so ein bisschen, ne? Ich war echt verblüfft, dass es sowas wie psychologische Beihilfe überhaupt gibt. Das klingt für mich vollkommen gaga. Also insofern interessiert mich die konkrete juristische Strategie, aber auch, ob irgendwie es mal politische Initiativen gab, diesen ganzen Landfriedensbruch mal abzuräumen oder wenigstens aufzuräumen zu was, also das, ich meine, das ist doch ein Drecksgesetz. Also ich verstehe, ich bin echt schockiert. Ja, also Strategie kurz zu fassen ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Das Problem ist, die Strategie ist natürlich in allererster Linie, das auch bewusst zu machen, was eigentlich die Dimension dieses Verfahrens ist, weil das ist zumindest, wenn man dem Glauben schenken würde, was die RichterInnen sagen, ihnen nicht mehr bewusst, dass es Auswirkungen auf die Versammlungsfreiheit hat. Das stellt sich in der Verhandlung immer wieder heraus, dass sie immer wieder sagen, naja, egal zu welchem Urteil wir kommen, auf die Versammlungsfreiheit hat das doch keine Auswirkungen. Das ist doch hier ein Einzelfall und ganz, ganz außergewöhnliche Situation. Und das eben auch bewusst zu machen, dass es das nicht ist, dass es Auswirkungen hat. Das ist natürlich in so einer strafrechtlichen Verhandlung immer ein bisschen schwierig, weil quasi die rechtliche Konsequenz nie Gegenstand der Beweisaufnahme ist. Aber das muss man natürlich immer wieder mit einführen. Ein anderer Punkt ist auch immer wieder klarzustellen, warum ist es eigentlich für dieses Gericht ein außergewöhnliches Verfahren? Und das eigentlich nur deswegen, weil es diesen brutalen Polizeieinsatz gab. Und weil aufgrund dieses brutalen Polizeieinsatzes eigentlich diese gesamte Ermittlungsmaschinerie, die ja wahnsinnig war, mit einer extra eingerichteten Soko schwarzer Block, die besetzt war aus allen Landespolizeien Deutschlands, da massive Öffentlichkeitsfahndungen etc. pp. Nach Leuten zu suchen, denen man nichts vorwirft, außer da gewesen zu sein, das deutlich zu machen, auch immer wieder deutlich zu machen, dass eigentlich die Angeklagten selbst, dass sie nichts zu ihnen haben. Das Einzige, was sie zu ihnen haben, ist, die wurden festgenommen. Also immer wieder herauszustellen, auch wollen sie tatsächlich jemanden verurteilen, weil er festgenommen wurde. Und das ist halt, aber das macht so ein bisschen diese Schwierigkeit aus, weil natürlich war vorher auch ein Großteil der Strategie oder der ganz natürlichen Verteidigung, das auszuräumen, was die Staatsanwaltschaft vorwirft. Und das ist ja in dem Verfahren tatsächlich auch passiert, zu allergrößten Teilen. Und das macht das strategisch so ein bisschen schwierig, weil man eben eigentlich das Ziel, was man in der normalen Verteidigung hat, Anklagevorwürfe auszuräumen, das haben wir erreicht. Nur es ist dadurch nicht unbedingt besser geworden. Zwei Fragen. Ich weiß nur, weil du gemeint hattest mit diesem 125er. Also es gab schon diese Ideen, irgendwie mal eine Kampagne gegen den 125er zu machen, aber es hat halt noch niemand in die Hand genommen. Genau. Wie seht ihr den Zusammenhang mit der Repression gegen die Palästina-Solidarität? Dieser Prozess jetzt bei euch ist ja eine Nachbehandlung, praktisch von staatlicher Seite. Und bei der Unterdrückung von dem Palästina-Kongress war es ja so, dass die Polizei im vollen Wissen, dass sie illegal handelt, vorgegangen ist. Also wenn der Kongress vorher verboten worden wäre, hätte man juristisch was dagegen machen können. Diese Unterdrückung in der Aktion war ja klar, dass sie illegal ist und wird in ein paar Jahren wahrscheinlich dann auch zu einem Urteil führen, was dann aber keine Auswirkungen mehr hat, praktisch. Da kann ich jetzt nicht so unglaublich viel zu sagen. Es ist grundsätzlich so, dass Amnesty International sich für das Zusammenspekt insgesamt einsetzt. Die inhaltliche Bewertung solcher Proteste nehmen wir so nicht vor. Ich bin jetzt auch nicht mit allen Einzelheiten des Palästina-Kongresses vertraut, was da polizeilich abgelaufen ist, wie das polizeilich abgelaufen ist. Ich habe nur von einigen Seiten gehört, dass das einfach auch mutmaßlich polizeitaktisch begründet war, wie Sie das ja auch schon gesagt haben, dass das kurzfristig geschehen ist, um irgendwie dann auch so ein bisschen rechtsschutzverkürzend tätig zu werden. Das geht so ein bisschen in die Richtung dessen, was ich gesagt habe, in Bezug auf fehlende Rechtstreue bei der Polizei. Man versucht schon irgendwie immer so Sachen auszuhebeln, die da sind, was Rechtsschutz angeht oder was Vorschriften angeht. Das hängt sicherlich auch so ein bisschen damit zusammen, wie Polizei arbeitet. Weil man muss sich auch mal klar machen, dass Polizei Verwaltung ist. Und Polizei ist öffentlicher Dienst. Das macht man sich außerhalb der Fachwelt überhaupt nicht klar. Und das, da laufen die abstrusesten Geschichten. Und man muss sich mal so ein bisschen klar machen, dass Verwaltung nicht so vorgeht, dass sie sich überlegen, welchen Geist atmet denn das Gesetz, das ich hier gerade anwende. Sondern es geht dann mehr so, was ist mein Problem? Wie will ich das lösen? Gibt das Gesetz das her? Und dann versucht man halt irgendwie diese Sachen so hinzubiegen, auch im weitesten Sinne, was so irgendwie möglich ist, um bestimmte Dinge zu erreichen. Man sieht das sicherlich auch so ein Stück weit bei der Geschichte jetzt mit Maya T. Es ist aus grundsätzlichen rechtlichen Erwägungen so, dass dieser Eilantrag von dem Bundesverfassungsgericht keine aufschiebende Wirkung hatte. Und dann hat man eben Fakten geschaffen und das trotz Ankündigung und nicht mehr abgewartet. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, die, um es mit Zurückhaltung zu formulieren, so ein bisschen Geschmäckler hat. Also da muss man sich dann immer auch so ein bisschen klar machen, dass Polizei immer wieder irgendwelche Wege suchen wird, da irgendwie reinzukriechen und das irgendwie so hinzubiegen, dass man das dann macht. Und in letzter Konsequenz ist es dann eben so, selbst wenn sie das Gesetz bricht, das hatte ich auch schon vorhin erklärt, es folgen dann eben diese sogenannten Fortsetzungsfeststellungsklagen, dann wird nachträglich überprüft, war eine Maßnahme rechtmäßig oder rechtswidrig. Und wenn festgestellt worden ist, dass diese Maßnahme rechtswidrig war, dann bekommen sie als Klägerin, als Kläger, einen entsprechenden Beschluss oder ein Urteil, wo das dann festgestellt worden ist, es war rechtswidrig, dann können sie sich über den Kamin hängen und sich daran erfreuen. Weitere Konsequenzen hat das nicht. Es hat im besten Fall bei Versammlungen mit den sogenannten Polizeikesseln noch die Konsequenz, dass sie so als Betroffene eines sogenannten Kessels ein kleines Schmerzensgeld von, ich glaube, das liegt so im Bereich 50 bis 150 Euro regelmäßig. Mehr ist das nicht. Die bekommen es auch. Aber das ist jetzt auch keine Konsequenz, wo die Polizei sich dann überlegt, um Gottes Willen, das darf aber nicht nochmal machen. Also es ist dann also grundsätzlich die Problematik, dass sie relativ große Schwierigkeiten haben, die Polizei wirklich zu zwingen, sich an die Gesetze zu halten. Und das haben wir beim Racial Profiling genauso. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von entsprechenden Entscheidungen, die festgestellt haben, dass Racial Profiling nicht in Ordnung ist, dass es eine Diskriminierung ist. Das ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, wofür man Jura studiert haben muss. Nur es ändert nichts daran, dass die Polizei es eben weiter macht und diese Praxis einfach festhält. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Sie haben da so eine gewisse grundsätzliche Problematik in Bezug auf Recht und Polizei. Und das auch da, was gegen auszurechnen, das wird schwer. Ich wollte einen Aspekt ansprechen in Bezug auf Soli-Arbeit zu Ronnenberg, aber sicherlich auch woanders. Einmal ist es wichtig, sehr wichtig zu sagen, dass es nicht bloß Einzelfälle sind, die Fälle einzuordnen politisch und klarzumachen, dass es Auswirkungen hat auf Freiheitsrechte, die immer stärker eingeschränkt sind. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch aufpassen, dass wir diese einschüchternde Wirkung, die ja beabsichtigt ist vom Staatsapparat, nicht verdoppeln. Also dass wir dann nicht den Leuten sagen, hier geht bloß nicht mehr auf eine Demo, weil hier kann was passieren, sondern überleg dir, ob du hingehst im Bewusstsein dessen, in was für einer Situation wir hier sind. Aber natürlich freuen wir uns darüber, wenn die Leute trotzdem mit uns auf die Straße gehen. Das muss man halt ein bisschen berücksichtigen. Ne? Und zu dem Landfriedensbruchsparagrafen wollte ich schon nachsagen. Ich glaube, der wird ja jetzt nicht vom Bundestag geändert. Das machen sie vielleicht durch eine nachträgliche Verrechtlichung nach den nachbestimmten Urteilen, dass dann von einer, weiß ich nicht, CDU oder Ampelkoalition jetzt an der Regierung dann entsprechende Anträge kommen. Das kann passieren, wenn nach Urteilen vom BGH oder so, die sowas bestätigen über Rundenberg. Bei den Jugendlichen zur Elbchaussee ging das ja jetzt schon zweimal zum BGH, der da Urteile verschärfen will noch. Und der Punkt ist halt im Moment, dass was die ganze Zeit nicht, also da ganz selten rausgezogen wurde mit diesem Begriff beim Landfriedensbruchparagrafen, mit dem Teilnehmer, dass zwischen Tätern und Teilnehmern unterschieden wird. Und was ist ein Teilnehmer, der nicht Täter oder Täterin ist? Und dann kommen sie halt mit diesen Konstruktionen vom schwarzen Block und psychischer Beihilfe um die Ecke. Also das liegt daran, dass diese Liberalisierung 1970 inkonsequent war, weil die Sozialdemokraten, die halt Demodelikte nicht mehr bestrafen wollten, selber einen Druck, weiß ich nicht, aus dem rechten FDP-Flügel oder so bekommen haben und dann sich diese Hintertür gelassen haben, durch die sie aber auch aus politischen Gründen in 17, 18 selten gegangen sind. Aber jetzt gehen sie halt genau da durch, um im Prinzip halt politisch gesehen das Ganze zurückzudrehen. Das ist ganz cool, weil das schließt an eine Frage an, die ich noch hatte, an das Podium auch, und zwar ist es ja so, dass so dieses Thema Antirepression und Einschränkung von Versammlungsfreiheit, das sind ja so Themen, die jetzt, sage ich mal, nicht so en vogue sind und vielleicht einen auch manchmal so ein bisschen ohnmächtig werden lassen oder so. Also das hattest du jetzt ja auch gerade angedeutet oder so hoffnungslos stehen lassen. Und ich frage mich da manchmal, also denkt ihr, ist es möglich, diese Ohnmacht zu überwinden und gibt es eine Möglichkeit, dass diese Themen wieder sexy werden und wie kann das gehen? So eine Sache jetzt so spontan zu antworten, ich habe morgen vielleicht bessere Ideen. Das ist ja eine wichtige Frage. Ich könnte jetzt irgendwie auch wieder nur so allgemein klar sehen wie vorhin, dass ich also irgendwie ein Problem darin sehe, dass wir Kämpfe oft so isoliert führen, uns irgendwie, also wir können nicht einfach nur von Versammlungsfreiheit reden, glaube ich. Also da kommt man vielleicht bei manchen Bürgerlichen weit, wenn man ihnen sagt, hier Mensch, wenn irgendwie in 10 Jahren andere Leute an der Macht sind, ist dir das vielleicht doch ganz wichtig. Aber bei einem anderen, die wir, würde ich sagen, auch, denke ich, wichtiger wären zu gewinnen, müssen ja halt irgendwie, glaube ich, deren Inhalte, das heißt, unsere Inhalte mit aufgreifen. Also sprich nicht nur von einer abstrakten Versammlungsfreiheit reden, sondern es irgendwie verbinden mit den verschiedenen Kämpfen, die es halt konkret dann gibt. Ne? Also wo die Versammlungsfreiheit halt wichtig ist. Die ist ja halt dann, die bildet ja nur den Rahmen dafür. Wie wird das auch okay? Ja, vielleicht habt ihr Ideen. Also ich aus dem Publikum wollte nochmal sagen, ich glaube für viele steht das eben Antirepressionsarbeit eben dann isoliert tatsächlich und man muss schon weitestgehend anpolitisiert sein, um zu wissen, dass es auch einen Wert als solchen hat, was gegen Repression zu unternehmen. Aber ich glaube eben für alle anderen, die ich auch schon gesagt habe, ist wichtig eben, herauszuarbeiten, dass die Inhalte es wert sind, dafür auf die Straße zu gehen, dafür zu kämpfen, selbst wenn durch eine rechtliche Verschärfung da die Konsequenzen, die dafür drohen, immer größer werden. Ne? Und das schließt vielleicht auch daran an, was du eben gesagt hast. Natürlich dürfen wir uns nicht hinstellen und sagen, das ist jetzt total gefährlich, wenn es zu einer Verurteilung kommt, dann kann niemand mehr auf die Straße gehen, weil was ganz Schlimmes passiert. Und es ist wichtig, das zu skandalisieren und zu sagen, das darf nicht passieren, dieses Urteil. Das hat weitreichend Konsequenzen und trotzdem zu sagen, natürlich müssen wir trotzdem auf die Straße gehen, weil das, was passiert, wenn wir nicht auf die Straße gehen, eben noch schlimmer ist, als dass Einzelne verurteilt werden wegen Landfriedensbruchs. Ne? Und da wieder den Bezug herzustellen zu den Inhalten, die es eben trotzdem wert machen. Ja, vielleicht anknüpfend auch daran, für mich als Strafverteidiger ist natürlich die juristische Ebene quasi so der Alltag, auf dem ich mich bewege. Aber ich würde tatsächlich auch nochmal den Fokus drauf legen, dass diese Rechtsprechung und diese Verschärfung, die wir jetzt auch erleben an verschiedenen Punkten, und das betrifft eben jetzt nicht nur das Rondenberg-Verfahren, das betrifft ja zum Beispiel auch massiv Klimagerechtigkeitsbewegung, Verurteilungen am laufenden Band von Aktivistinnen der letzten Generation, die schlicht und einfach sich auf die Straße setzen, massiv generelle Versammlungsverbote, Einschränkungen, auch bei der Palästina-Solidarität. Also wir erleben das ja an verschiedenen Ecken dieser Gesellschaft, auch in Bezug auf verschiedene Thematiken. Und man muss schlussendlich auch sagen, na, die Rechtsprechung ist dann eben auch ein Ergebnis davon, wie sich gesellschaftliche Stimmung wandelt. Und diese Verschärfung quasi über die Hintertür durch Rechtsprechung sind ja nur dadurch möglich, dass sich quasi diese gesellschaftliche Stimmung auch in den Köpfen der Richterinnen durchsetzt. Und dass in den Köpfen der Richterinnen nicht mehr quasi der Brockdorf-Beschluss aus den 80ern steht, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, hier Versammlungsfreiheit ist das höchste Gut unserer Demokratie und ohne Versammlungsfreiheit ist unsere ganze Demokratie nichts wert, sondern plötzlich ist quasi deren Aufgabe in ihrem Kopf, ja, wir müssen jetzt hier aber für Ruhe und Ordnung sorgen, weil Versammlungen dürfen nicht stören. Niemand darf in seinem Alltag beeinträchtigt werden durch Versammlungen. Das ist plötzlich ganz wichtig geworden. Und das ist ja eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Das ist ja eine, da kann man im Gerichtssaal wahnsinnig wenig gewinnen, wenn das erstmal in der gesellschaftlichen Stimmung so angekommen ist, sondern das ist tatsächlich was, das muss man gesellschaftlich gewinnen. Und erst auf gesellschaftlichen Druck hin sind dann auch wieder juristische Erfolge möglich. Dementsprechend, ja, das Ganze darf keine Angst verursachen, das jetzt zu lassen quasi, sondern im Gegenteil muss es eigentlich dazu ermutigen, sich Freiheiten auch wieder zu erkämpfen und zu erarbeiten. Genau, das passt eigentlich total gut, weil Gabi hat ja auch vorhin schon angesprochen, dass ja auch historisch erkämpft wurde sozusagen, dass dieser Landfriedensparagraf nicht auf Demonstrationen anwendbar ist. Und genau das zeigt ja auch eigentlich genau das, was Arian gerade gesagt hat. Und deswegen finde ich das voll den schönen Abschluss so ein bisschen und würde jetzt vielleicht noch so eine letzte... Also ich würde noch einmal die Möglichkeit geben, noch mal eine Frage zu stellen, wenn euch jetzt noch was auf dem Herzen brennt. Da ist eine. Nee, keine Frage. Okay. Ich möchte noch mal sagen, dass zum Beispiel das mit dem Schwarzen Block, der Schwarze Block selber ist eine Entstehung daraus, dass die Bullen früher Leute rausgegriffen haben, die etwas Kritisches gesagt haben. Da hieß es, hellblaues T-Shirt und so, wo die Bullen dann darauf zugegangen sind und sie rausgefischt haben. Das hatte selbst zur Folge, dass wir gesagt haben, also ich bin schon ein bisschen ein Urgestein, ich weiß, wie das entstanden ist, dass wir gesagt haben, wir werden uns gleich anziehen, damit wir nicht gleich identifizierbar sind über unsere Jacke, unser T-Shirt oder unsere Socke. Also alleine die Bildung des sogenannten Schwarzen Blocks ist eine Folge der Repression. Das ist einmal dazu. Und dann wollte ich gerne noch mal was sagen zu deiner Mutter. Also nicht zu ihr ganz persönlich. Aber der größte Teil der Bevölkerung hat entweder Angst, sich zu wehren oder empfindet gar nicht die Notwendigkeit. Und dann gibt es eben auch noch einen anderen Teil der sogenannten Linken oder Widerständigen, die gar nicht hierher kommen würden, weil sie sagen, mich wundert das nicht, dass der Staat so reagiert. Pfeifen wir drauf, dafür müssen wir nicht jetzt noch viel Energie aufwenden, um uns dagegen zur Wehr zu setzen. Und ich finde das aber toll, weil eben wenn der Staat durch seine Repression Angst erzeugt, steht diese Versammlung für gemeinschaftlichen Widerstand. Das heißt, wenn sie dich am Kragen kriegen, bist du nicht alleine. Supi, noch ein tolles Abschlussstatement. Ich habe jetzt noch eine Abschlussstatement, also ich habe jetzt auch noch eine Abschlussfrage sozusagen ans Podium, nämlich so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter und wie muss es jetzt auch weitergehen und kann man euch eigentlich im Rondenberg-Prozess oder wie kann man euch im Rondenberg-Prozess vielleicht auch noch unterstützen? Wer möchte? Also erstmal kriegen wir sehr viel Unterstützung von euch, das ist sehr toll. Danke. Ich denke, Öffentlichkeit ist immer gut. Also ich habe den Eindruck zumindest auch, dass bei der Richterin das Druck ausübt. Also gerade weil sie ja, wie Adrian mal meinte, man sagt, ja, ich will ja das Versammlungsrecht nicht einschränken und im nächsten Atemzug macht sie es dann aber witzigerweise. Also widerspricht sich da selber. Das heißt, hier ist schon irgendwie was dran gelegen, das halbwegs so unter den Tisch zu kehren. Also das kann einfach neben diesem juristischen Part das Ganze noch auseinandernehmen. Und so, wie geht's weiter? Achso, also Prozesse könnte man gerne kommen, aber also ich finde es jetzt auch nicht. Also das ist, wir haben immer ZuschauerInnen, das ist toll, das macht auch ganz viel aus, genau. Aber ich kann es jetzt auch nicht so empfehlen, ich finde es jetzt nicht so super spannend. Es zieht sich vor allem sehr lang häufig, also manchmal ist interessantere Tage dabei. Aber zu wie geht's weiter? Wir haben so eine neue Info, das würde ich gerne nochmal sagen. Wir sind ja 86 Angeklagte und die hatten uns in 7 oder 8 Gruppen eingeteilt, wovon wir eben eine sind, mit denen sie im Januar angefangen haben. Und wir dachten immer, naja, die werden jetzt dieses Urteil hier abwarten, wie es ausgeht, und dann auf der Grundlage die anderen abfertigen sozusagen. Ist nicht so. Sie haben tatsächlich jetzt vor 1-2 Wochen gegen 11 weitere eine Eröffnungsanklage verschickt. Das heißt, da sollen also gegen eine Gruppe, die aus 11 Leuten besteht, die wesentlich weitere Wege haben als wir aus Berlin, soll jetzt also der Prozess auch eröffnet werden. Das wird sich noch ein bisschen ziehen. Also bei uns hat es ein halbes Jahr gedauert von diesem Brief bis zur Prozesseröffnung. Das heißt, es geht weiter. Genau, und gleichzeitig verschicken sie an manche Einstellungsangebote gegen Geldauflage oder vielleicht heißt auch noch andere Auflagen. Das heißt, sie versuchen da irgendwie so zu spalten zwischen Gut und Böse. Genau. Aber auch eben nicht gegen alle, das haben wir mittlerweile auch schwarz auf weiß, dass sie das auf keinen Fall eine Einstellung anbieten werden oder würden. Genau, also manche wollen sie anscheinend dran kriegen und sie fangen jetzt bei 11 weiteren demnächst an. Das heißt, es geht weiter. Leider. Ja, also was die Arbeit im Bezug auf das Versammlungsrecht angeht, hat Amnesty jetzt ein bisschen was vorgelegt mit diesem Bericht. Und ich glaube, das ist insofern wichtig, dass man da einfach auch so ein in Bezug auf die vorhergehende Frage auch, auch wenn es nicht immer ganz leicht ist, ein breites gesellschaftliches Bündnis braucht, um solche Dinge dann eben auch gegen die Politik zu verteidigen. Es ist natürlich relativ schwierig, da irgendwie sowas sehr stark zu mobilisieren, aber ich glaube persönlich, dass das die einzige Möglichkeit ist, um solche Dinge zu verhindern. Wenn das jetzt, sagen wir mal, nur aus der Linksaußenszene kommt sozusagen, dann wird es aufgrund auch der vorhandenen Stigmatisierung, die man ja wahrnehmen muss, auch einfach insgesamt sehr schwierig, da was zu machen. Und ich denke schon, dass in einer Bescheidenheit zumindest eine Organisation wie Amnesty International, die allgemein auch eher als bürgerlich wahrgenommen wird, zumindest ein Baustein sein kann, auch mit so einem umfassenden Bericht. Ich hoffe, dass wir mit dem auch so ein bisschen Druck ausüben können. Denn das muss man auch mal so ein bisschen betrachten. Es wird ja häufig auch so ein bisschen aus einem gewissen politischen Zynismus heraus immer die Frage gestellt, was bringen Versammlungen eigentlich? Führt das irgendwo hin oder wird das wahrgenommen? Und ich weiß aus persönlicher Erfahrung schon auch, dass das in der Politik wirklich auch ankommt, wenn es große Demonstrationen gibt, wenn es breite Demonstrationen gibt. Das heißt noch nicht zwangsläufig, dass das immer zum Erfolg führt. Nur zu glauben, dass solche Dinge keinerlei Wirkung entfalten, das wäre auch ein bisschen naiv. Und insofern wären meine persönlichen Ratschläge dahingehend tatsächlich wirklich auch aktiv zu werden, versammlungsmäßig und eben auch versuchen, dann irgendwie auch einen breiteren, in der Breite ein Stück weit anschlussfähig zu werden. Dann mache ich nochmal einen Abschlussbeitrag zum Thema, was tun konkret im Rondenberg-Prozess. Weil wir mobilisieren nämlich als Soli-Struktur zu der Urteilsverkündung im Rondenberg-Prozess. Das wird halt der erste Prozess sein, wo es wahrscheinlich zum Urteil kommen wird. Falls es zum Urteil kommt, das werden wir sehen. Aber trotzdem mobilisieren wir schon auf eine Tag-X-Demo in Hamburg und es gibt auch schon Planungen für Anreisen, zum Beispiel aus Leipzig. Berlin ist mir jetzt noch nicht bekannt. Aber deswegen verteilt es gerne an eure Freundinnen, an eure Mitstreiterinnen in verschiedenen Bündnissen und so weiter. Nehmt euch gerne Plakate mit, Sticker und so, sind, glaube ich, auch so Evergreens, die kann man immer kleben. Genau. Und danke, dass ihr alle da wart. Und es gibt da hinten auch noch Getränke und sprecht uns gerne noch an, wenn ihr noch was diskutieren wollt.